Prozent. Wir sabotieren Englands größten Sohn. Seine Niedergaben uns kauft. Ihn zu verzagen in dunkelsten Zeiten. Seine Kraft, sein Stolz, seine Ehre werden uns ständig begleiten. Es gibt 28 Gründe, immer weiter zu machen. 28 Gründe, auch wenn unsere Feinde lachen. Es gibt 28 Gründe, Europa beizustehen in der Not. Sein Erbe ist unser Auftrag, stolz und aufrichtig bis in den Tod. Ocho razones. Hey.